oder Trauer. Eine Zigarette gibt dir jetzt deine Power, die du jetzt nicht hättest, denn du wirst langsam sauer. Du willst aufhören, doch da ist die Mauer, die dir sagt, du bist Raucher, also kannst du es nicht lassen. Doch es ist eine Kopfsache, du musst selber zu dir sagen, ich kann's ohne dich ertragen, aber halt. Sag nicht, du versuchst es, denn es ist wie wenn du von dem Stuhl willst. Hast du mal versucht, vom Stuhl aufzustehen? Du stehst einfach auf, ohne zu überlegen. Genau so machst du es mit deiner Sucht. Von heute auf morgen sagst du, es ist Schluss. Dann wird es dir gelingen, denn was sollte es dir bringen, dich von anderen zu zwingen lassen? Es ist dein Ding, fassen wir zusammen. Es ist teuer und es schadet dir. Und diese Gerüche sind nicht appetitlich hier. Der Rauch einer Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Der Rauch einer Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Rauchen kann ein Mittel gegen Langeweile sein oder nur für die Beschäftigung bei einer Wartezeit. Doch lohnt es sich für Lungenkrebs oder Raucherbein? Ja, ich weiß, es hat nicht die höchste Wahrscheinlichkeit. Stell dir mal vor, deine Lunge sieht so aus, als wäre sie aus Kohle, Pech, schwarz und verstaubt. Auch die Blutgefäße werden verengt. Das Geld für ein paar Schachteln pro Tag wird verschenkt. Alle deine Freunde rauchen, da kannst du nicht aufhören. Hast du dir den Schluss gefasst, kann man ja schon raushören. Denn du sagst, du brauchst ein paar Kippen. Ja, du hast schon wieder das Bedürfnis auf den Lippen. Rauchen verstärkt den sozialen Kontakt. Hast du mal Feuer, ist der allererste Satz. Passiv zu rauchen sei angeblich schlimmer. Also lieber Eltern, raucht nicht vor euren Kindern. Der Rauch einer Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Der Rauch einer Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Klar, man kann rauchen, bis man schwarz wird. Wortwörtlich. Doch ich persönlich finde, das Schlimmste, das man bekommen kann, ist Kehlkopfkrebs. Stellt euch vor, ihr müsst eine elektronische Sprechhilfe benutzen, um reden zu können. Das würde sich dann ungefähr so anhören. Stell dir mal vor, deine Stimme klingt so elektronisch, monoton und einfallslos. Irgendwie auch unerotisch. Rauchen macht es möglich, ein unmögliches Unterfangen. Du fragst, warum habe ich mit Rauchen angefangen? Jetzt kommen die Fragen. Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Rauch einer Kippe ist wie dein letzter Tag, als hättest du im Leben irgendetwas verpasst. Du weißt, du willst aufhören, doch etwas bremst dich. Glaubst du, du hörst damit auf? Wirklich? Hörst du wirklich mit Rauchen auf? Oder willst du weitermachen? Es liegt an dir. Es ist deine Entscheidung.